Du machst Rap für die Masse, Alter, shut the fuck up. Du bist fresh unterwegs, Alter, shut the fuck up. Labelvertrag und die Klicks gekauft. Sing-Sang mit Autotune, shut the fuck up. Rap für die Masse, Alter, shut the fuck up. Du bist fresh unterwegs, Alter, shut the fuck up. Labelvertrag und die Klicks gekauft. Sing-Sang mit Autotune, shut the fuck up. Ey, ich reite keine New Wave, reite keine Old Wave. Bin ein Motherfucker mit nem eigenen Style. Gehör nicht zu dem New Age, auch nicht zu dem Old Age. Untergrund und mach hier meinen eigenen Scheiß. Du willst mich betteln in Rap, ich bin nicht rumzukriegen. Ey, du kannst nicht gewinnen, noch nicht mal unentschieden. Sag nicht, du bist Musiker, du rappst auf Beats. Hast du die Gitarre in der Hand, dann heißt es Rest in Peace. Ey, Okamikaze, warum nimmst du dich nicht ernst? Als ob das in Deutschrap wichtig wär, ja. Hier rappt doch jeder, was er will. Heute bin ich Drogendealer, morgen Vater mit Kind. Eure Mucke könnt ihr selber hören, ich mach weiter Verbänger. Ich bin eine Mischung aus Eminem, Anakin und Darth Vader. Und ein bisschen wie Tupac, nur noch mehr Gangster. Eine Hand an der Waffe, die andere an der Pimp. Du machst Rap für die Masse, Alter, shut the fuck up. Du bist fresh unterwegs, Alter, shut the fuck up. Labelvertrag und die Klicks gekauft. Sing-Sang mit Autotune, shut the fuck up. Rap für die Masse, Alter, shut the fuck up. Du bist fresh unterwegs, Alter, shut the fuck up. Labelvertrag und die Klicks gekauft. Sing-Sang mit Autotune, shut the fuck up. Ey, will ich diebe Mucke machen? Ja, dann mach ich diebe Mucke. Ob das irgendwem gefällt, es ist doch völlig scheißegal. Anstatt dem Trend hinterher, wer doch Trendsetter. Ja, ist doch egal, ob ich Erster oder doch Letzter werd. Du findest die Mucke, die du machst, noch nicht einmal gut. Dafür gehen bei dir die Klickzahlen hoch. Ich habe mich tausendmal selber gefragt, warum mach ich das Ganze nicht genau wie ihr? Ich will einfach nicht nur profitieren, ich will meine eigene Mucke machen und keine Pisse produzieren. Sag mal, sind wir hier bei Star Wars, warum sind wir bei Klonkrieger, Bro? Lieber häng ich alles an den Nagel, als genau das zu machen, was jeder erwartet. Denn ich hab die ganze Scheiße nicht nur dafür gestartet. Ich könnte Mucke machen und bin mir sicher, die läuft im Biss. Doch lieber ohne Kohle, aber dafür stolz auf mich. Rap für die Masse, Alter, shut the fuck up. Du bist fresh unterwegs, Alter, shut the fuck up. Labelvertrag und die Klicks gekauft. Sing-Sang mit Autotune, shut the fuck up. Rap für die Masse, Alter, shut the fuck up. Du bist fresh unterwegs, Alter, shut the fuck up. Labelvertrag.